letztes Mal in diesem Jahr. Let's get funky. You know what I'm saying? Soul brother, soul sister. Putting your fists in the air, saying yeah. Taking off on that, yeah. On that spaceship to, you know, the funkiness, you know, the primeness. Must I say it again? Hell yeah. God made me funky, and I'm glad he blessed me that way. 'Cause I'm one funky brother. Now when I'm talking about the funk, I'm not talking about smell, you know what I'm saying? I'm talking about a groove. It's a groove that most brothers can't achieve. You know what I'm saying? You got to be funky to get some of this, you know what I'm saying? To understand a groove like this, you gotta be funky. And if you ain't funky, I don't worry about it. 'Cause you can't understand my groove. So perplexed. You know it comes from way back. Like I said, Joe. Club Night mit Sven Feet. God make me funky. We'll be right back. We'll be right back.

Genau, 22 Uhr, 0 Minuten und 5 Sekunden. Hier ist HR3 ganz kurz mit dem Radioservice. Es gibt nichts zu melden. Thank you. 22 Uhr und 11 Minuten, hier ist nochmal H3 mit dem Radioservice. A5, Kassel Richtung Frankfurt. Zwischen dem Gambacher Kreuz und Butzbach nach einem Unfall mehrere Kilometer Stau. Morgen Abend Give 'em a House, ja die letzte in diesem Jahr, mit Max Boon, Pascal Fius, Mario Di Luba Di Bellis, Nicky Sprenger und Gregory. Das geht morgen Mittag los ab 12 Uhr, wie immer, in Oscars Culture Dome. Also ab 12 Uhr eigentlich die Official After Hour. Ich leg auf von abends um 9 bis Mitternacht. Seid alle da. Progressive Voodoo Techno. Nicht zu vergessen, am nächsten Wochenende Christmas, Kling Klong Kling Ding, die Holy Rave im Dorian Gray. Ja, das geht irgendwie 2,5 Tage durch und ihr wisst Bescheid. Und am Sonntag, der erste Weihnachtsfeiertag im Omen, Acid Jesus Live, PA mit mir. Also am Freitag bin ich da, Samstag ist der Duck da und Sonntag ist der Jesus mit mir. Progressive Voodoo Techno. Liquid Monster Trap. Genau, 10:30, 22.30 Uhr. Hier ist H3 mit dem Radioservice. A5 Kassel Richtung Frankfurt. Zwischen dem Gambacher Kreuz und Butzbach. Nach einem Unfall mehrere Kilometer Stau. Nicht umgekehrt, nicht nach einem Kilometer mehrere Unfälle Stau. Nein, das war schon. mit Sven Feit. Ja, nochmal ein kleiner Party-Hinweis. Silvesterparty in Marburg mit Mario De Bellis und DJ Armin natürlich in der Disco. Club Night Disco, Club Night Disco. Ja, und bei der Give 'em a House Party kommt morgen ab 8 Uhr der Nikolaus. Ja, ja, und er tanzt dann mit euch. Und ich bin auch schon mittags da zum Käffchen und Kuchen und Teechen und ich weiß nicht. ist genau 23 Uhr. Hier ist H3 mit dem Radioservice. A5 Kassel Richtung Frankfurt. Zwischen dem Gambacher Kreuz und Butzbach. Vorsicht, Unfall hinter einer Kuppe. Don't. 23:31 Uhr. Hier ist H3 mit dem Radioservice A5 Kassel Richtung Frankfurt. Zwischen dem Gambacher Kreuz und Butzbach Behinderung nach einem Unfall. Vorsicht, die Unfallstelle ist hinter einer Kuppe. Sag mal, was hier drinne. Vorauszuschicken. 94 war mit das geilste Jahr für die ganze Sache. Und ihr habt alle dabei richtig geil mitgemacht. We'll be right back. Spiel morgen. Abend nochmal auf der Give 'em a House Party, Oscars Culture Dome. Und es geht am mittags ab 12 Uhr los bis nachts um 12, 12 Stunden Power mit Max Boon, Pascal Feos, Mario De Bellis, Licky Sprenger, Gregory und. Also ich hoffe, ich werde euch sehen. Es war ein ober geiles Jahr. Ich hau jetzt wieder 2 Monate ab, bin im März erst wieder da. Tja, Silvester werden wir auch richtig feiern. Wo wohl? Am 28., 29., 30. Juli machen wir die Riesensache am Nürburgring, und zwar Peace Camp. Das geht über ein ganzes Wochenende mit Camping und alles drum und dran für sehr, sehr, sehr viele Leute. Ja, aber darüber gibt es noch Näheres, gell? Das Omen. Ja, ich denke schon, dass wir noch bis nächstes Jahr im Juli weitermachen können. Und ihr müsst euch keine Gedanken machen, es geht nahtlos über in einen neuen Club hier. Ihr könnt euch alle daran erinnern, oder? Yes, yes, yes, yes! Und in Frankfurt machen nächstes Jahr 2 neue Clubs auf. Es war ja jetzt am Ende des Jahres etwas müde, ich weiß. Aber das Excess wird neu aufmachen und noch ein neuer Laden wird aufmachen, und zwar im Tunnel, irgendwo im Tunnel. Ich weiß, du liegst im Krankenhaus, dein Freund liegt nebendran und das Boxernäschen soll ich auch grüßen. Gute Besserung. Aber ich grüße euch alle da draußen und sage dann Tschüss. Bis im neuen Jahr. Rave on, rave on, rave on. unsere Menschen etwas, die wir ja dieses Jahr so lieb gewonnen haben. Und auch unsere Wanderzecke in Berlin und in Henry. Matthias Rung. Der ist gerade in Schweden. Ja, und nochmal, ich sag euch jetzt alle Tschüss. Bleibt gesund, dass wir nächstes Jahr weitermachen können, ne? Weide, es muss ja Weide.